Herzlich willkommen zum Labor für Entrepreneurship. Heute drei Gäste. Das erste ist podcast.de. Das zweite ist ein Professor und ein Pianist in Musik und Philosophie. Und das dritte ist Schaltzeit. Das erste und das dritte übertragen wir ins Internet, das zweite nicht. Von daher alle Zuschauer im Internet, jetzt machen wir was zusammen und ab 20 Uhr. Ich begrüße bei mir Fabio Pacigalupo. Das habe ich erst eine Weile üben müssen. Pacigalupo, das ist ja ein fantastischer Name. Warum nennen Sie Ihren, das war meine erste Idee, bevor ich noch irgendetwas weiß, warum nennen Sie die Kante nicht Pacigalupo? Weil man es zum einen Pacigalupo ausspricht. Und ja, genau, aus diesem Grunde. Und das habe ich mir noch für was anderes aufgehoben. Pacci hat was mit Küssen zu tun, hat mir jemand gesagt, der Italienisch kann. Kann also man so übersetzen. Podcast, da könnte man nur sagen, der Kuss ins Ohr oder ich küsse ihr Ohr oder so. Vielleicht übernehmen wir das als Claim, wir suchen gerade noch einen. Also ich finde Pacigalupo einen tollen Namen. Also Falting ist nichts, aber Pacigalupo. Da gab es so einen Film, Koyaanisqatsi, dieser Francis Ford Coppola, Koyaanisqatsi, musste man auch eine Weile üben, bis man den Namen kann, ist legendär. Also, und Pacigalupo Podcast, das wäre BP, habe ich überlegt, British Petroleum, da sehen die blass aus, mit British Petroleum gegen Pacigalupo Podcast. Ist ein bisschen Zungenbrecher. Ja, so ein bisschen. Man, schön, also das war der Name. Podcast, ich habe mir Ihre Website angeguckt, bevor wir lange drüber sprechen, probieren wir es mal aus. Ich hoffe, es klappt. Das geht über Yoga und ist so ein, da fand ich ein kleines Beispiel, was man so ganz praktisch damit macht. Der Yoga-Podcast von Claudia und Michael Wiese. 20 Minuten Yoga. 20 Minuten nur für dich. Keine Angst. Für alle, die etwas Erfahrung haben. 20 Minuten, 2 Minuten machen wir. Mehr Informationen unter yogapodcast.de. Hast du noch ein bisschen selber gemacht, diese Tür? Jetzt schon der Professor. Also Entspannung im Auto ist das. Okay, das war ausgestiegen. Herzlich willkommen, das ist der Yoga-Podcast. Das wäre ein bisschen Probleme. Im Juni 2007. Es ist ein Podcast fürs Auto. Du könntest ihn dir also zum Beispiel auf CD kopieren und dann mitnehmen. Im Auto könnte man Yoga manchmal ganz besonders gut gebrauchen, oder? Wegen der ganzen Decken, die einen nicht in Ruhe fahren lassen und die Straßen verstopfen. Und überhaupt geht das alles immer viel zu langsam. Und Parkplätze gibt es bestimmt auch mal wieder keine. So, jetzt haben wir den Eindruck, wie es geht. Das klicken wir jetzt weg. So, jetzt geht's aber los. Hier? Hat es weggeklickt? So, jetzt gehen wir zu Ihrem Geschäftsmodell. Also erstmal hatte ich den Eindruck, man muss eine Fremdsprache lernen. Es gibt nicht nur Podcasts, das war mir ja noch geläufig, aber es gibt einen Podcaster, da kann ich mir auch was drunter vorstellen, aber den Podcatcher, und das war ja nur der Ausgang für ganz viele Begriffe, muss man eigentlich Experte sein, um bei Ihnen Kunde zu werden? Wir bemühen uns, dass es auch Leute verstehen, die sich da noch nicht so mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Aber um die Fremdwörter kommt man leider im Moment nicht drum rum. Da gibt es einfach keine deutschen Begriffe für. Also Podcatcher ist einfach eine Software, mit der man Podcasts abonnieren und herunterladen kann. Ich habe jetzt nur die ganz geläufigen oder das RSS haben die Leute nur auch schon gelernt. Und damit kann man sozusagen Ihr Podcast automatisch füttern. Genau, das ist die Technologie, die die Grundlage für die ganze Geschichte liefert. Aber Leute, die eigentlich nur die Podcasts konsumieren wollen, die brauchen sich da nicht weiter mit auseinandersetzen. Was ist denn die Grundidee? Ich habe so verstanden, man kann als Laie bei Ihnen sozusagen im Rundfunk, das ist ja so eine Art Rundfunk im Internet, kann man sozusagen am Rundfunk teilnehmen. Muss nicht darauf warten, dass ein Redakteur kommt und ein Interview, sondern man selber macht Rundfunk. Ich habe sogar so verstanden, aber vielleicht liege ich da falsch, dass man so einen eigenen Rundfunksender sogar machen könnte. So wie diese Yoga-Beispiele auch. Die können ja einen Yoga-Sender machen. Ja, die Parole war ursprünglich, jeder kann zum Sender werden. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, seinen eigenen Sender ins Internet zu stellen und zu publizieren. Dass es dann im Endeffekt nicht so ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber man hat nicht die Begrenzung wie im klassischen Rundfunk, dass die Frequenzen für wenige Anbieter limitiert sind, sondern das Internet ist halt unendlich groß und deswegen ist es von der Theorie her so, dass jeder einen Sender machen kann. Und warum nur von der Theorie? Warum kann ich es nicht? Sie können, okay, da habe ich das falsche Verb verwendet, aber in der Praxis ist es so, dass nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung wirklich produziert, weil da einfach nicht das Interesse liegt, beziehungsweise nicht alle irgendwie was produzieren wollen. Es gibt halt mehr Konsumenten als Produzenten. Aber wir haben ja hier Gründer und wenn ihnen nichts einfällt, könnte man doch sagen, machen sie doch einen Rundfunksender. Das Schlechteste ist das nicht. Ja, es steht jedem offen, einen Podcast zu veröffentlichen und damit auch potenziell Kundschaft anzusprechen. Wenn wir einen Entrepreneurship-Sender machen möchten, können wir dann zu Ihnen kommen? Da sind wir die ganze Technik los. Wir müssen nur noch die Inhalte einfüttern. Ist das so? Nein, das ist im Moment nicht so. Was wir Ihnen bieten können, ist einfach Zuschauer oder Zuhörer auf Ihren Entrepreneurship-Podcast zu lenken. Das ist der Dienst, den wir machen, weil sie sonst eventuell untergehen würden neben 5 Millionen oder Milliarden anderen Webseiten. Und bei uns kann man ganz gezielt Podcasts finden. Und wenn man ganz gezielt einen Podcast zum Thema Entrepreneurship sucht, dann findet man den bei uns auch und kann ihn da hören oder abonnieren, runterladen, die verschiedenen Sachen, die man machen kann. Was müsste jemand, unser Zuschauer oder ich, machen, damit ich mit meinem Thema bei Ihnen unterkomme? Was sind da die einzelnen Schritte? Die einzelnen Schritte sind, Inhalte zu produzieren in Form von einer Mediendatei, was nicht nur Audio, sondern auch Video sein kann. Die hat man irgendwo im Internet liegen, also auf einem Internetserver. Dazu gibt es die sogenannte RSS-Datei, was einfach eine Textdatei ist mit einem standardisierten Format. Das ist ein XML-Dialekt, was wahrscheinlich auch wieder niemandem was sagt, aber da stehen halt so ganz bestimmte Anweisungen drin und zwischen den Anweisungen stehen noch Informationen drin. Die veröffentlicht man auch wiederum. Und dann hat man eine Adresse zu diesem RSS-Feed oder auch Podcast-Feed und den meldet man bei uns an. Und wenn man das gemacht hat, dann ist eigentlich schon alles erledigt. Der wandert dann bei uns noch durch die Redaktionsschleife, wird immer drüber geguckt, ob es also in Ordnung ist, noch ein bisschen erweitert, an Stichwörtern, Kategorien. Und dann ist Ihr Podcast auffindbar. Ein Teil kann das. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ein anderer Teil nicht. Der es nicht kann, kann der zu Ihnen kommen und Sie helfen dann oder muss man das selber machen? Wenn derjenige ein Budget hat, dann können wir da auch manuell weiterhelfen. Wenn es kein Budget gibt, dafür gibt es die Webseite. Da haben wir sehr viele Informationsquellen. Also da gibt es Fragen, Antworten und verschiedenste Anleitungen. Und dann gibt es auch noch ein Wiki, was von der Community gepflegt wird. Da stehen auch ganz viele Informationen zum Thema Produzieren drin. Und was müsste denn das Budget sein? Ist abhängig vom Aufwand. Also, sagen Sie mal. Ja, fängt irgendwo bei 500 Euro an. Aber das ist ja für die Erstellung eines Rundfunksenders nicht viel. Wir würden nicht die Produktion der einzelnen Mediendateien bewerkstelligen. Klar, das ist Sache des... Aber da fängt es auch bei den Dienstleistern, also da gibt es ganz spezialisierte Podcast-Dienstleister mittlerweile, auch so bei den um die 500 Euro pro Folge allerdings an. Kann aber hochgehen bis zu mehreren tausend Euro. Gerade im Videobereich kann es sehr aufwendig werden. Gut, jetzt wissen wir ein bisschen technisch, wie das geht. Jetzt würde ich gerne mal das Geschäftsmodell mit Ihnen durchgehen und checken. Und dann nehmen wir ein bisschen diese Folie hier. Was ist denn Ihr Marktvorteil gegenüber anderen? Im Portalbereich sehen wir, dass wir mit der Domain ein ganz klares Asset haben, dass wir im Portalbereich auch mit als erstes auf dem Markt waren und dadurch eine gute Marktpräsenz haben, sammeln seit über 2,5 Jahren Daten ein. Die Daten, die wir einsammeln, die werden bei uns redaktionell aufbereitet. Das leistet sonst auch niemand. Das sind vom Portal her die größten Vorteile, die wir haben. Sie waren die Ersten? Nein, waren wir nicht. Waren wir nicht. Es gab einen Mitbewerber, den gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Und dann gibt es noch einen zweiten Mitbewerber, es gibt auch noch viele andere Mitbewerber. Den zweiten gibt es immer noch, der ist mit einer ganz speziellen Funktionalität vor uns rausgekommen, also mit einer Community, die kam bei uns halt erst später raus. Aber die Webseite an sich, die war vorher da. Wie ist es mit dem Marktanteil? Sie sind der Größte oder Zweitgrößte? Es nimmt sich nicht viel. Also mit dem einen anderen ist in etwa gleich groß. Ungefähr gleich groß. Ja. Aber so richtig stark von den Marktvorteilen hörte sich das nicht an. Aber gehen wir mal zu anderen, die nicht so unmittelbar konkurrieren. Zum Fernsehen, zu MP3-Playern, die jeder privat mitnimmt. Würden Sie sagen, da hat Iris Vorteile? Achso, Sie haben jetzt eher, mit was vergleichen Sie das? Ja. Also, weil wenn wir das vergleichen mit einem reinen Download-Angebot von einer MP3-Datei, dann liegen die Vorteile in der Technologie weniger in dem, was wir geschaffen haben, weil es ist ja ein weltweiter Standard, ja, auf dem wir aufbauen. Und da liegen die Vorteile ganz klar, dass man es abonnieren kann, dass man es synchronisieren kann, dass es zeit- und ortsunabhängig nutzbar ist, also die Inhalte. Und dass man in einem Schritt, den momentan noch niemand wirklich realisiert hat, auch ein personalisiertes Medienangebot schaffen kann. Das haben Sie selber erarbeitet mit Ihren Leuten? Ist Ihr Know-how? Wir haben Teile daraus natürlich erarbeitet. Aber wie gesagt, also es ist ein offener, weltweiter Standard, auf dem wir aufbauen. Ja. Und da an sich gibt es keinen Vorteil von niemandem. Also es ist halt keine proprietäre Technik, wo sich irgendwer einen Vorteil mit irgendwas verschaffen kann, sondern die Mehrwerte, die man schaffen kann, das sind die Vorteile, die man hat. Ja. Das war der erste Punkt von 6 Punkten, was ein gutes Entrepreneurial Design leisten muss. Jetzt gucken wir mal den zweiten Punkt an, der erschließt sich eigentlich aus dem, was Sie gesagt haben, Imitatoren. Sie nutzen den Standard, den andere auch nutzen. Das wirft natürlich die Frage auf, wie wehren Sie sich gegen Imitatoren, die vielleicht mit mehr Kapital, mit mehr Masse in den Markt kommen? Ist ganz schwierig. Man muss auch dazu sagen, dass es keine klassische Unternehmensgründung war, sondern dass das Ganze als Hobbyprojekt angefangen hat und sich das Geschäft erst so nach und nach herauskristallisiert. Also man konnte gar nicht absehen, als ich damit angefangen habe, wie groß das mal wird, was für eine weltweite Bewegung das wird. Es war nicht klar, dass die Tagesschau einen Podcast machen wird, ja, sondern das war eine Sache, dass Blogger, private Blogger auch einen Audiobeitrag zu ihren Textbeiträgen machen wollten. Und da wurde dann halt der eine Standard ein bisschen erweitert. Insofern, es gibt mittlerweile 15 Podcast-Portale in Deutschland alleine, die sich teilweise ähneln. Wir haben dadurch einen Vorsprung, dass wir einfach die größte Datenbasis haben, mit die größte Community und die Marke. Also wir setzen ganz stark auf die Marke podcast.de. Mhm. Aber so richtig gut sehen Sie nicht aus gegen die möglichen Imitatoren. Sie haben weder ein Patent, noch haben Sie irgendetwas, was man lange geheim halten kann. Kann man das so sagen? Das ist eine Flanke. Das ist richtig. Ich sehe auch keinen Sinn für Patente im Softwarebereich. Das ist nur hinderlich für Innovation. Insofern, der Beste möge gewinnen. Der Schnellste, der mit dem besten Kunden nutzen und der besten Basis zum User. Also Sie haben keine natürlichen Vorteile, sondern Sie müssen gucken, dass Sie durch Service oder Schnelligkeit oder irgendetwas... Wir versuchen, einen sehr guten Service zu bieten. Ja. Ne? Ja. Gucken wir mal das dritte an. Technologische Obsoleszenz, das ist bei Ihnen ein Punkt. Sie sind ja eher von solchen Neuentwicklungen abhängig und können da möglicherweise auch überholt werden. Richtig. Die Gefahr besteht. Wir versuchen alles, um die neuesten technischen Entwicklungen mitzunehmen und gucken, was es gibt und versuchen das halt einzuarbeiten in unser System. Sie haben ja eigentlich keinen eigenen Standard, das ist ja auch ein Vorteil. Also wenn ein neuer Standard käme, der überlegen ist, würden Sie ihn einfach übernehmen. Aber können alle anderen auch. Ja. Also Sie werden nicht überholt. Wenn Sie jetzt eine eigene Produktion haben und jemand bringt was Besseres, sind Sie weg vom Fenster. Aber Sie springen dann einfach auf die neue Technologie drauf. Wir würden uns dann damit weiterentwickeln. Ja. Nehmen wir mal den vierten Punkt, wirtschaftliche Obsoleszenz. Irgendjemand produziert preiswerter wie Sie in Taiwan. Ja, produzieren ist gut. Was die wirtschaftliche Obsoleszenz betrifft, ist eher die Finanzierung des Unternehmens, dass wir einen Wettbewerber haben, die Venture-Kapital finanziert sind oder einen anderen Wettbewerber, die ihr Geschäft quersubventionieren durch bereits bestehendes Geschäft. Das ist viel gravierender, als dass irgendwie im Ausland irgendwer günstiger produziert. Selbst wenn man die reine Podcast-Produktion betrachten würde, wäre das auch nicht so relevant, weil man im Ausland keine deutschsprachigen Podcasts in der Güte produzieren kann. Das geht halt einfach nicht. Und Entwicklung, technische Entwicklung unserer Plattform kann man auch auslagern nach Rumänien, aber ja, Vor- und Nachteile muss man ein bisschen jemand anders fragen, der das mal gemacht hat. Das ist halt auch nicht alles das Gelb vom Ei. Ja, also Sie machen es im Haus und glauben, sich damit zu halten. Finanzierungsaufwand war der hoch, brauchen keine Geheimnisse sagen, aber ist es etwas, was, also es ist ja auch eine Einstiegsbarriere, ist ja manchmal von Vorteil, wenn es ein hoher Finanzierungsaufwand ist, andererseits ist es ein Nachteil, weil man es irgendwo herbringen muss, das Geld, und es einen lange aufhält, diese Geldbeschaffung, man kommt nicht zur eigentlichen Sache. Wie war es denn bei Ihnen? Wir sind immer noch komplett eigenfinanziert, das heißt, ich habe die ersten 2 Jahre komplett aus eigener Tasche finanziert, bevor überhaupt irgendwelche Umsätze generiert wurden. Momentan versuchen wir aus eigener Kraft zu wachsen, ist aber gerade wegen Punkt 4 der Konkurrenz schwierig. Insofern momentan haben wir halt einen super minimierten Aufwand, was Kosten und Ausgaben angeht. Zukünftig muss man gucken, wie sehr man am Markt Schritt halten kann, wenn man auf so einer reduzierten Flamme fährt. Ja. Ich schließe daraus, Sie sind der Hauptgesellschafter, wenn Sie das gegründet haben und das Geld eingebracht haben. Ganz allein oder noch mit anderen? Wir sind 3. Ja. Wir sind 3 Gesellschafter. Was mich interessiert, Team. Also es heißt ja immer, Team ist dann gut, wenn jeder verschiedene Bereiche hat. Also ein Lead Entrepreneur, der ist sozusagen das Geschäftsmodell, die anderen haben verschiedene Bereiche. Ist das bei Ihnen so? Nö. Wir sind 3 Informatiker. Und bei uns muss jeder vieles machen. Also wir haben schon die Bereiche aufgeteilt und es ergänzt sich auch sehr gut. Ich habe halt 2 Top-Leute an Bord, die auch einfach mehr, die über den Tellerrand hinaus gucken können und auch mehr als nur programmieren können. Insofern funktioniert auch das. Dann unterscheidet der Lead-Entrepreneur und Management. Sind Sie mehr der Lead-Entrepreneur oder sind Sie alle 3 Lead-Entrepreneur? Im Moment noch nicht. Im Moment sind es 2 Leute, die da vor allem sich präsentieren, auch nach außen hin als Lead-Entrepreneure. Der dritte ja noch nicht ganz so, aber wie gesagt, wir sind so klein, da muss halt an verschiedensten Stellen immer mal angepackt werden, auch wenn es einem nicht schmeckt. Da klappt das meistens noch, wenn es so klein ist. Das ist noch ein letzter Punkt. Marketing, wie haben Sie den Marketing betrieben? Guerilla-Marketing, virales Marketing, Marketing, alles, was mit minimalem Budget machbar ist. Für mich sind so eine Geschichten halt auch ein Teil von unserem Marketing. Wir haben das riesige Glück gehabt, dass Podcasts halt eine Zeit lang sehr publik in der Presse war und wir sehr, sehr häufig referenziert wurden, sind auch auf sehr vielen Webseiten verlinkt. Davon profitieren wir ganz stark. Insofern haben wir mit minimalem Budget, ich denke mal, sehr gute Reichweite erzielt. Noch ein bisschen was zum Ökonomischen. Hat es ein Break-Even schon oder steuern Sie den an? Wir steuern ihn an. Ja. Schön. Jetzt sollten wir vielleicht noch ein bisschen Marketing für Sie machen. Hier sind ja interessierte Leute, so ein Stück weit Rundfunk, nenne ich es mal, kann ja jeder brauchen für sein Geschäftsmodell. Was könnten Sie anbieten, was könnte man tun, um Sie für das eigene Geschäftsmodell zu nutzen? Prinzipiell das, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte, dass wenn man einen Podcast macht, über uns halt Reichweite erzielen kann. Das heißt, man kann mit wirklich einem einfach produzierten Podcast, der aber authentisch sein muss, ganz gezielt seine potenzielle Kundschaft erreichen. Wenn man einfach zum Beispiel darüber erzählt, was man so den ganzen Tag macht, da auch ein paar Tipps rausgibt, da auch erzählt, was irgendwie die neuesten Entwicklungen in dem eigenen Bereich oder so sind, so ergänzt sich das. Also für uns sind es Inhalte und für den Entrepreneur oder den Gründer es besteht die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand, sehr gezielt, seine potenziellen Kunden zu erreichen. Ja. also ich habe das herausgelesen, aber vielleicht bin ich falsch, wenn ich mit dem RSS sozusagen mich auf bestimmten anderen Seiten abonniere, zum Beispiel bei der Herald Tribune, die hat manchmal gute Artikel über Entrepreneurship, und ich hole mir solche Sachen, das geht ja dann praktisch automatisch, das wäre dieser Podcatcher, so habe ich das verstanden, dann kriege ich also automatisch interessante Beiträge und dann stelle ich die unter meinem Label, zum Beispiel dieses dahin. Und dann habe ich ja eine, halt, das sieht man, es muss wahr sein, was gesprochen wird. Dann habe ich ja ein Stück Werbung für meine Company. Also ich hole irgendetwas, könnte sein die Sportberichte, und sage, und außerdem sind wir die Meyer Elektro, und wenn Sie was Elektrisches brauchen, kommen Sie zu uns. Könnte man das einsetzen so? Absolut, kann man machen. Man muss halt immer darauf achten, dass es einen Mehrwert gibt, dass es halt keinen reines Werbeformat ist oder ein verlängerter Werbespot von 5 Sekunden auf 5 Minuten verlängert, das funktioniert halt nicht. Wer soll sich das anhören? Also es ist halt ganz wichtig, dass man Inhalte transportiert. Aber zum Beispiel, wenn ich sage, also irgendwelche spannenden Fußballberichte und drunter kommt, dies ist ein Service der Sportmeier AG, und dieser Satz immer drunter und der Rest automatisch, kostet ja eigentlich null. Das sich zu holen und es bei Ihnen auszustreuen, kostet auch null, habe ich doch eine fantastische Werbung. Ja, super. machen auch zunehmend mehr Unternehmen, die haben das erkannt, dass es funktioniert, dass es der Aufwand minimal ist, und es wird immer mehr und mehr eingesetzt. Wir kriegen täglich zwischen 10 und 15 neue Sender rein, wovon ungefähr die Hälfte von Unternehmen ist. Also das ist ja was Tolles für Gründer, weil es nichts kostet oder fast nichts. Nein. Was kostet es? Naja, es kostet Zeit für den Aufwand, und man muss halt aufpassen. Ursprünglich ging es, dass man irgendwie mit einem super schlecht gemachten Podcast noch eine gewisse Audienz erreichen konnte, aber mittlerweile ist die Vielfalt so groß und der Anspruch an die Qualität ist auch einfach gestiegen, dass wenn die Qualität, also die Produktionsqualität nicht stimmt, dann hören die Leute vielleicht kurz einmal rein, aber man kriegt nicht den Effekt, dass man langfristig eine Hörerschaft binden kann, was ja eigentlich das ganz Interessante an der Geschichte ist. Dass es halt nicht nur eine einmalige Wirkung ist, sondern dass es eine Wirkung über Dauer ist, über eine längere Zeit. Ja, aber diese Werbeidee wäre ja auch etwas, was viel Masse auf ihre Seite bringt. Das wäre ja eine Win-Win. Leute werben für sich, klar, es muss spannend sein, sonst bewirkt es nichts, aber sie kriegen dadurch auch viel Traffic. Also wäre es doch eine Möglichkeit zu sagen, Leute, nutzt uns mit spannenden Inhalten, aber werbt unauffällig für euch dafür. Selbstverständlich, das ist auch eine der Messages, eine der Dinge, die wir so rausgeben. Ich habe irgendwie diverse Vorträge über Corporate Podcasting, so nennt sich dieses Genre, ja, schon gehalten. Und da geht es genau darum. Seht her, da gibt es eine super Möglichkeit, mit geringem Aufwand halt interessante Leute zu erreichen. Gut. Ja, ich denke, das ist es soweit. Also ich finde jetzt gerade im Nachhinein mit diesem Werbeteil und dass man das ja beinahe automatisch konfigurieren kann, ist das doch eine tolle Geschichte. Ja, das ist ja aber ein Aspekt, der von der Technologie aus mit sich kommt. Was bei uns halt hingeht, ist, dass man wirklich auch die Inhalte vorgestellt bekommt, beziehungsweise direkt als ganz privaten, personalisierten Sender zugestellt bekommt, die einen wirklich interessieren. Und da wird es ja dann richtig interessant, wenn man nicht mehr gezielt irgendwas suchen muss, sondern wenn das System von sich aus Vorschläge machen kann. Also das Last.fm für Podcasts. Ja. Haben Sie eine bestimmte, wie sagt man, eine Richtung vor Augen? Also soll es mehr anspruchsvolle Philosophie sein oder soll es Musik sein oder so? Also gibt es was, wo Sie sich sozusagen als Sender einen Namen machen? Wo man sagt, wenn ich das hören will, dann schalte ich das ein oder besorge mir das? Eher in der Vielfalt. Also wir sehen, dass Podcasting sehr, sehr breit gefächert ist. Wir wollen uns halt nicht genau auf irgendwie Musik spezialisieren oder Hörbücher, sondern wir wollen halt sagen, es gibt eine große Vielfalt an Themen, die sind zu 99% kostenlos, aber die Qualität stimmt, ist halt werbefinanziert, das ist der Kompromiss, den man machen muss. Aber man findet auf jeden Fall was. Wir haben mittlerweile über 350.000 Sendungen im Portal, das heißt, es sind, ich weiß nicht, wie viele Jahre Inhalte. Ja, Schön, wunderbar. Ich bedanke mich, Herr Bacigalupo. Ich habe zu danken. Wunderbar. Wir verabschieden uns aus dem Internet bis 20 Uhr, dann geht's weiter und kommen jetzt zu einem zweiten Thema.